Drittes Interview auf Radio Marabu für Falkenberg. Das heißt, wir müssen uns nicht bei Kindheit, Karriere aufhalten und können direkt zur Freiheit kommen. Albumtitel Tour, ein Konzeptalbum. Das droht ja eine ausgestorbene Kunstform zu werden. Was bedeuten dir Konzeptalben? Ich finde, dass Konzeptalben eine gute Möglichkeit sind, also Ideen, also über Ideen wirklich tief nachzudenken, weil man sich Zeit lässt dafür und die Themen oder die Ideen oder die grundsätzlichen Gedanken also nicht nur anschneiden muss, sondern man kann sich wirklich Zeit lassen und kann ein Thema wie Freiheit aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Es gibt die Titel auch nicht einzeln zu kaufen. Nein. Man könnte sagen, man hat nicht die Freiheit, die Titel einzeln zu kaufen. Nee, das geht nicht. Also das würde gehen, wenn mein Zeug auf den Download-Plattformen, also wie iTunes oder so wäre, aber da ist im momentan nichts. Insofern geht's nicht. Also da man ja jetzt ja von so einem Album keine Singles veröffentlicht, weil es ist ja ein Konzeptalbum. Also was soll jetzt ein herausgelöster Titel aus so einem Album? Das ist dann auch schwach. Wir wollen heute auch keine Titel herauslösen. Wir werden mehrere Titel vom Album spielen. Jetzt erstmal Freiheit, den Titelsong. Zum Tausch für unsere Freiheit an, da kommen wir nicht mehr raus. Doch die Freiheit schreit, es ist so weit. Und die Freiheit schreit, es ist so weit. Und die Freiheit schreit, es ist so weit. Und die Freiheit hat keine Zeit. Es geht uns gut, es geht uns gut. Wir zelebrieren den kleinen Mut. Doch drückt die Kette bis ins Blut. Dann setzen wir uns erstmal hin und diskutieren das aus. Doch die Freiheit schreit, es ist so weit. Und die Freiheit schreit, es ist so weit. Und die Freiheit schreit, es ist so weit. Der erste Schritt ist das erste Nein. Wir wissen das und warten hier, denn der Schnaps ist aus. Doch die Freiheit schreit, es ist so weit. Und die Freiheit schreit, es ist so weit. Und die Freiheit schreit, es ist so weit. Und die Freiheit hat keine Zeit. Freiheit, Titelsong der Platte, Freiheit, Falkenberg, hier zu Gast auf Radio Marabu. Ich habe nach einer Definition für Freiheit gesucht und wurde auch fündig. Unter Freiheit versteht man die Möglichkeit, ohne Zwang aus verschiedenen Möglichkeiten auszuwählen. Was bedeutet dir Freiheit? Das ist ganz klar, könnte auch meine Definition sein. Also diese Definition ist natürlich allgemeingültig, aber für den einen ist Freiheit, 13 Uhr am Freitag Feierabend zu haben. Für den anderen ist Freiheit, sich frei äußern zu können in einer freiheitlichen Demokratie. Für andere ist Freiheit, mit 220 über die Autobahn zu preschen. Und für wiederum andere ist es, in einem Flight-Suit über die Alpen zu fliegen. Also das macht jeder, wie er denkt. Und dieses Album ist ja auf keinen Fall dazu gedacht, jetzt dogmatisch meine Sicht auf Freiheit jetzt zu vermitteln, sondern das ist meine eigene und persönliche Sicht auf die Dinge. Und wenn es, ich sag mal, Schnittmengen gibt bei den Hörern, also gemeinsame Gedanken, gemeinsame Gedankenansätze, dann ist es ja gut. Auf diese verschiedenen Definitionen kommen wir dann auch noch. Ich denke, dass du auf jeden Fall auch politische, gesellschaftliche Entwicklungen kritisch beobachtet hast und das auf diesem Album zum Ausdruck bringen wolltest. Wie entstand das so alles? Das, also ich sag mal so, also wenn man anfängt, über Freiheit nachzudenken, denkt man natürlich auch darüber nach und klopft ab, ob das, was unsere Gesellschaft als freiheitliche Demokratie versteht, denn auch wirklich so frei ist. Und natürlich, also wenn man es oberflächlich betrachtet, ist es so. Wenn man etwas in die Tiefe geht und sieht, dass man sich die Freiheit nehmen lässt, so ist es ja eigentlich. Also man muss ja nicht überall mitmachen, man muss nicht überall mit dabei sein, man muss die Angebote, die Freiheit ja quasi einkürzen, die muss man nicht wahrnehmen. Also das liegt bei jedem selber, ob er das macht. Und natürlich kommt man dann vom einen zum anderen. Also man kommt von Themen wie Bankenkrise zu der persönlichen Freiheit. Man kommt auch zu Themen, wie gestaltet sich Freiheit zum Beispiel in einer Beziehung oder so. Also vom Kleinen ins ganz Große. Also überall wird man ja damit konfrontiert. Der eigentliche Gedanke ist ja der, dass wir haben nur ein Leben und das sollten wir halt auch mit so viel wie möglich Freiheit versetzen. Und es passiert manchmal, glaube ich, unbemerkt, dass wir uns Freiheit nehmen lassen. Und eigentlich ist das der Kerngedanke dieses Albums. Unsere Generation hatte ja das Privileg, verschiedene Gesellschaftsformen zu erleben. Das kann ja nicht jede von sich behaupten. Bei all den aktuellen Entwicklungen könnte Freiheit vielleicht auch eine Illusion sein? Nee, Freiheit ist definitiv keine Illusion. Also Freiheit ist natürlich, ich sag mal, Freiheit kriegt man nicht umsonst. Also es war zu allen Zeiten so, dass man für Freiheit etwas tun musste. Ob es die persönliche Freiheit ist, ob es die Freiheit in der Gesellschaft ist, im Denken, im Handeln, im Miteinander leben. Man muss natürlich was dafür tun, weil es wird immer Leute geben und es wird immer Interessengruppen geben, die sagen, okay, hier können wir zu unseren Gunsten die Freiheit der anderen einschränken. Verändert sich das Empfinden der Freiheit im Alter? Nö, man denkt nur, glaube ich, bewusster drüber nach. Also ich glaube, dass es Phasen im Leben gibt, wo man über Freiheit gar nicht nachdenkt, zum Beispiel in der Kindheit, weil Freiheit ein Selbstverständnis ist. Und ich glaube, umso älter man wird und umso mehr man konfrontiert wird mit den Anstalten des Staates zum Beispiel, die einen natürlich einschränken im Leben, weil man strukturierter leben muss. Man muss eben dann und dann zur Arbeit gehen oder man muss dann und dann im Kindergarten sein. Es gibt dann und dann Essen und all der ganze Quatsch. Also was man alles muss, das sind Einschränkungen, die natürlich zunehmen. Und irgendwann später denke ich einfach, dass man sich die Freiheit ja auch selber nimmt. Also ich sag mal so, also so ein krasses Beispiel ist, wie viele Leute denken, dass es ein Stück Freiheit ist, wenn sie sich, ich sag mal, ein Stück Land kaufen und da ein Haus drauf bauen. Es hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun, im Gegenteil. Also man bindet sich durch Kredite bei der Bank und keine Ahnung und schränkt seine Freiheit damit ein. Man kann nicht morgen sagen, ich möchte jetzt hier an diesem Ort oder in dieser Region nicht mehr leben, sondern ich gehe jetzt in die nächste Region. Das wird sehr schwer. Also wenn man jetzt nicht mit Geld vollhängt, dann muss man sich da schon was einfallen lassen. Also man kann dann nicht einfach ein Haus, wo ein tierischer Kredit drauf liegt, dann einfach verkaufen oder so, das geht alles nicht mehr. Und insofern ist, naja, es liegt an jedem selber, wie er mit seiner Freiheit haushaltet oder wie viel einem die eigene Freiheit wert ist. Schlimmste ist, wenn sich dann Leute Bücher von Eckhard von Hirschhausen kaufen und sich da wieder raushelfen lassen. Wir spielen jetzt auf den Wiesen der Kindheit. Du hast es nämlich gerade schon angesprochen, in der Kindheit empfindet man Freiheit anders, einfacher, und das ist in diesem Stück sehr, sehr gut zum Ausdruck gebracht. Auf den Wiesen der Kindheit. Auf den Wiesen der Kindheit wachsen blutige Nasen und aufgeschlagene Beine, den Wiesen der Kindheit wächst bedingungslose Liebe. Die lässt uns nie mehr alleine. Auf den Wiesen der Kindheit ist Freiheit kein Wort. Auf den Wiesen der Kindheit ist Freiheit ein Ort, ein Wald, ein Himmel, ein See. Im Regen, im Sturm, im Schnee. Auf den Wiesen der Kindheit wächst der Wille, sich niemals zu ergeben. Auf den Wiesen der Kindheit wächst der Hunger auf das Abenteuerleben. Auf den Wiesen der Kindheit ist Freiheit kein Wort. Auf den Wiesen der Kindheit ist Freiheit ein Ort, ein Wald, ein Himmel, ein See. Im Regen, im Sturm, im Schnee. Aus den Wiesen der Kindheit wird ein Traum und ein langes Warten. Aus den Wiesen der Kindheit wird ein Parkplatz, ein Park oder ein Garten. Auf den Wiesen der Kindheit ist Freiheit kein Wort. Auf den Wiesen der Kindheit ist Freiheit ein Ort, ein Wald, ein Himmel, ein See. Im Regen, im Sturm, im Schnee. Auf den Wiesen der Kindheit ist Freiheit kein Wort. Das auf Radio Marabu bisher meistgespielte Stück von deinem Album, obwohl wir aber auch verschiedene regelmäßig spielen auf den Wiesen der Kindheit. Falkenberg ist zu Gast, Freiheit, das neue Album. Musikalisch ist es auf jeden Fall vielseitiger als der Vorgänger. Wie ist das entstanden? Du hast musikalisch einige verschiedene Formen ausprobiert. Naja, es ist, das kann man gar nicht erklären, wie das gekommen ist. Die Songs haben das einfach gefordert. Das ist wahrscheinlich ist das die einfache und ganz banale Antwort. Auf Hautlos war, ich sag mal, schon sehr, sehr stringent stilistisch. Und vielleicht ist es also so ganz im Unterbewusstsein auch so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme halt auch die Freiheit, so stilistisch in allen Ecken zu wildern. So, vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es einfach, es war dann so und ich fand es so gut und auch passend und richtig, auch zu den Songs. Und ja, wahrscheinlich ist es auch ein Ausdruck von Freiheit, ja klar. Bei unserem letzten Interview sprachen wir über den damals gerade verstorbenen Georg Kreisler. Bei dem Titel Wo alle sind, muss ich ein wenig an Kreisler denken. Naja, Wo alle sind ist gar nicht mal so nah dran, aber zum Beispiel da ist die Angst, das ist eigentlich noch näher an Kreisler dran. Und schiebe ich auch gar nicht von mir. Natürlich hat mich die Stilistik auch von Kreisler da beeinflusst, dass ich gesagt habe, ja genau, das ist zu dem Text, das ist genau der richtige Style. Und das fällt ja auch so aus meinem normalen, ich sag mal, stilistischen Mischmasch dann doch auch ein bisschen raus, aber das war auch Absicht, weil das ist eine, da ist die Angst, ist eigentlich das wichtigste Lied auf dem Album, weil das ist, bei all den Überlegungen musst du ja auch irgendwann auf den Kern kommen. Und der Kern dieser ganzen Überlegung ist natürlich, was verhindert Freiheit in erster Linie und immer? Und das ist natürlich Angst. Das ist die Angst, die uns gemacht wird. Angst ist das stärkste Mittel der Macht. Du kannst mit Angst ganze Völkerscharen und Kontinente regieren. Und wir lassen uns natürlich auch von unseren persönlichen Ängsten, die wir uns selber machen oder selber machen lassen, lassen wir uns natürlich auch regieren und lassen uns die Freiheit entziehen. Und deshalb war es wahrscheinlich dann auch so, dass ich dachte, also das Stück braucht irgendetwas, was es besonders heraushebt. Und so ist es ja auch. Ich merke das auch bei den Konzerten, das ist das Stück, wo die Leute zwar am Anfang erstmal, was ist denn das jetzt und so, aber dann natürlich irgendwie auch drauf einsteigen und das dann auch so verstehen, wie es gemeint ist. Wollte ich gerade fragen, wie kommt es bei Konzerten an? Ja, das ist eins der Stücke, das, glaube ich, den meisten Beifall kriegt. Wahrscheinlich, weil es auch die Essenz ist, es ist die Lösung. Es ist die Lösung des Problems. Also man muss ja auch, wenn man über solche Sachen nachdenkt, muss man ja auch ein Fazit ziehen. Und das Fazit ist in diesem Stück benannt. Zu diesem Fazit kam ich übrigens auch, drum läuft die Angst in der zweiten Stunde. Darauf wollte ich das Interview zulaufen lassen. Und jetzt spielen wir trotzdem, wo alle sind. Wo alle sind, will ich nicht sein. Denn wo alle sind, ist alles egal. Und wo alles egal ist, ist Freiheit nur Schein. Und alle ficken die Moral. Wo alle sind. Alle wollen Brot und Spiele und alle sind schon da. Alle sind nicht alle, aber viel zu viele und alle sind schon da. Wo alle sind, wo alle sind. Wo alle sind, will ich nicht sein, denn wo alle sind, ist alles egal. Und wo alles egal ist, ist Freiheit nur Schein. Und alle ficken die Moral. Wo alle sind. Alle wollen ihre Ruhe haben. Und alle sind schon da. Alle wollen alles im vernünftigen Rahmen. Und alle sind schon da. Wo alle sind. Wo alle sind. Wo alle sind, will ich nicht sein. Denn wo alle sind, ist alles egal. Und wo alles egal ist, ist Freiheit nur Schein. Und alle ficken die Moral. Wo alle sind. Alle wollen sich auf ne Insel verpissen. Und alle sind schon da. Alle wollen den Komfort nicht vermissen und alle sind schon da. Wo alle sind, wo alle sind. Wo alle sind, will ich nicht sein, denn wo alle sind, ist alles egal. Und wo alles egal ist, ist Freiheit nur Schein und alle ficken die Moral. Wo alle sind. Egal. Und wo alles egal ist, ist Freiheit nur Schein und alle ficken die Moral. Wo alle sind, will ich nicht sein, denn wo alle sind, ist alles egal. Und wo alles egal ist, ist Freiheit nur Schein und alle ficken die Moral. Wo alle sind, wo alle sind, wo alle sind. Wo alle sind, wir sprechen auf Radio Marabu über das neue Album von Falkenberg, fast neu, Freiheit. Wo alle sind, beschreibt die Freiheit, nicht zur breiten Masse gehören zu wollen. Ist das eigentlich schwer? Ja, es geht ja nicht nur um die breite Masse, es geht ja auch um die vorhin schon erwähnten Angebote, die man so kriegt. Also wenn man es richtig hinterleuchtet, ist es ja so, dass Angebote erfunden werden, um damit Geld zu verdienen. Also es werden neue Trends geschaffen, um irgendwas zu verkaufen, was eigentlich völlig sinnlos ist. Aber was, wo das große Versprechen da ist, das bringt euch mehr Fun, mehr Action, mehr Farbe ins Leben oder keine Ahnung. Und ich meine, die meisten Leute steigen natürlich drauf ein, weil ihr Leben zwischen Arbeit, Haushalt und es ist schon die in der Gefahr, grau zu sein. Und da nimmt man natürlich so ein Angebot und so ein Versprechen, damit wird dein Leben bunter, natürlich gerne an. Und das kann so sinnlos sein, wie es will, es wird dann trotzdem irgendwann gekauft. Ein Satz wie "Wo alle sind, ist alles egal" kritisiert ja auch ein bisschen dieses Alle, aber auch die Bequemlichkeit der breiten Masse. Schwingt da ein bisschen Enttäuschung mit? Also ich sag mal so, ich bin ja kein Menschenfeind, also im Gegenteil. Und ich glaube immer an das Gute im Menschen und glaube auch, dass selbst die Menschen, die sagen, ich kann ja eh nichts tun oder das geht mich alles nicht an oder ich lebe mein eigenes Leben, ja doch im Grunde genommen irgendwie doch alle dasselbe wollen, nämlich glücklich zu sein, also in diesem einen Leben. Und es ist, Enttäuschung ist es nicht, es ist eher, also es schwingt da eher ein Stück Traurigkeit mit, dass die Leute so leben, als hätten sie viele Leben. Und es ist eher so, aber es gibt auch ein Verständnis dafür. Natürlich gibt es Leute, die, ich sag mal, einen Job haben, mit dem können die aber nicht überleben, die müssen dann drei Jobs haben. Wann hat man dann überhaupt noch Zeit, über bestimmte Sachen nachzudenken? Also nimmt man die Angebote leichter Unterhaltung natürlich gerne an, um sich abzulenken. Weil wer hat nach zwei Fulltime-Jobs am Tag noch Nerv, ich sag mal, jetzt einen Roman zu lesen oder einen guten Film zu gucken oder einfach auch nur Zeit mit seiner Familie zu verbringen und das zu machen, was Generationen vor uns gemacht haben, ob es Hausmusik ist oder ob es einfach nur ein blödes Brettspiel ist oder keine Ahnung. Man ist dann einfach so zu in seinem Kopf, dass man dafür einfach keinen Platz mehr hat. Und das ist ja das eigentliche Ding. Wir haben, der größte Luxus ist eigentlich Zeit. Also egal, wie viel Geld man hat oder wie viel Geld man nicht hat. Das, was du dir nicht kaufen kannst, ist Zeit. Kannst du nicht. Also ein Milliardär kann sich irgendwelche Angestellten natürlich holen, die ihm den Arsch wischen. Aber er wird sich nie Zeit kaufen können. Weil er natürlich auch ständig damit bedacht ist, wie vermehre ich mein Geld? Ich muss auf mein Geld aufpassen, dass es nicht verloren geht. Keine Ahnung. Und all das verschlingt Zeit. Und Zeit wird uns permanent geklaut. Also durch sinnlose Maßnahmen. Also ich meine so simple Sachen wie, wenn ich jetzt als Freiberufler mich jedes Vierteljahr rumärgern muss mit irgendeiner scheiß Steuererklärung. Das ist alles so kompliziert. Ich meine, ich mache die nicht selber, aber ich bereite das vor für meinen Steuerberater und alleine das schon frisst so viel Zeit und ich frage mich jedes Mal, warum eigentlich? Warum ist das alles so kompliziert? Warum muss das alles so kompliziert sein? Das nimmt uns alles Zeit weg. Und viele andere Sachen natürlich auch. Ich meine, wir stehen in Staus auf der Autobahn, wir warten auf das, wir warten auf das und warten auf das und vertun Zeit. Wir vertun auch Zeit mit Berufen, die uns eigentlich keinen Spaß machen, zum Beispiel. Einfach, weil wir ja aber irgendwie überleben müssen. Wir müssen ja irgendwas im Kühlschrank haben. Und all das stiehlt uns Zeit. Und diese Angebote funktionieren deshalb, diese komischen Brot- und Spieleangebote funktionieren nicht deshalb, weil es gibt den schnellen Zugriff. Es ist auch meistens, ich sag mal in Anführungsstrichen, billig. Und es ist so eine Art, es ist schon Doping. So eine Art, Droge. Opium fürs Volk halt. Also ein bisschen sehe ich das auch so. Also ein großer Künstler, Tucholsky, hat ja mal diesen Satz gesagt, in einen Raum voller aufgeheizter Irrer trägt man keine Lyrik vor. Also da war er dann auch schon, er endete ja auch in der Frustration, was ich allerdings hoffe, dass wir uns das dann dennoch ersparen. Freiheit ist auf jeden Fall subjektiv. 10 Leute gefragt, ergibt zum Teil 10 verschiedene Antworten. Hast du mit der Platte auch Missverständnisse erzeugt? Bis jetzt noch nicht, komischerweise. Also ich hatte damit gerechnet und eigentlich nicht. Es gab eine Rezension, glaube ich, ich weiß auch nicht mehr, in welcher Zeitung das war, da wurde zum Beispiel, wo alle sind, nur dieses Stück kritisiert halt, so als ob ich mich als eine Art elitärer Künstler da drüber stelle so und sage, ja, ich bin was Besonderes und da, wo ihr alle seid, da will ich nicht sein. So. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, weil es ist nicht differenziert gesehen. Ich sag mal so, wenn Leute für eine wichtige Sache demonstrieren gehen, ist es natürlich gut, wenn sie da sind, wo alle sind, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben. Aber ja, also man kann jetzt nicht von allen Leuten wirkliche Subtilität im Denken erwarten und wer weiß, wie er das interpretiert hat. Also wo alle sind zum Beispiel, ist ein Lied, das grundsätzlich überhaupt nicht missverstanden wird. Wo alle sind, ist, glaube ich, eins der wirklichen Lieblingslieder der Leute, die jetzt bis jetzt dieses Album haben und das sind nicht wenige. Also was für mich auch erstaunlich war, für mich war Wo alle sind eigentlich nur ein Albumtitel. Also es war jetzt nicht so der herausragende, auch inhaltlich nicht der herausragende Song, aber die Identifikation mit diesem Song und auch das Verständnis, um was es eigentlich geht, Das ist bei über 100%. Ich kann das nachvollziehen. Es ist ja auch kein Mainstream. Mainstream ist ja heute so eine Art Betonwand geworden. Ja, Mainstream ist mächtig. Mit Mainstream lässt sich viel Geld verdienen. Und alles, was in diese Raster nicht reinpasst, wird halt nicht gesendet, nicht veröffentlicht, nicht popularisiert. Also quasi eine Art Faschismus. Faschismus heißt Ausgrenzung. Und im Prinzip ist es eine Art Kulturfaschismus. Also wenn man sich überlegt, dass wir für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm Gebühren bezahlen und man sich das mal reinzieht, was dort gesendet wird, dann hat das mit dem eigentlichen Senderauftrag relativ wenig zu tun. Also ich habe CD-Regale voll Künstler, die in diesen Medien nicht stattfinden. Ob das deutschsprachige Künstler sind, ob das internationale Künstler sind, keine Ahnung, die aber ein Publikum haben, das nicht klein ist. Das Absurde ist ja, dass es eine Szene, eine alternative Szene gibt, die zigtausende von Konzertbesuchern begeistert jedes Jahr, aber die einfach in den Medien nicht stattfinden, weil sie aus irgendeinem Grund dort nicht reinpassen. Besonders schwierig wird es natürlich, wenn man mit der deutschen Sprache in diesem Land um die Ecke kommt, weil es natürlich, mir ist die Denke schon klar, also wenn man einen deutschsprachigen Song sendet nach dem Werbeblock oder vor dem Werbeblock, könnte der das natürlich aufweichen oder davon ablenken, von der eigentlichen Werbebotschaft. Und ein Großteil der Medien ist ja wirklich nur noch dazu da, die Zeit zwischen den Werbeblocks zu füllen oder irgendwie zu gestalten. So sieht es ja mittlerweile aus. Und wenn selbst die Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile mit Werbung ihr Programm durchziehen, frage ich mich, wo dann noch die Berechtigung für zum Beispiel für die Gebühren ist. Weil dann, um Gottes Willen, dann sollen sie sich Wettbewerb mit den Privaten begeben und dann können sie Werbung schalten, so viel sie wollen. Einen Teil Freiheit opfert man Beziehungen. Man kann aber auch gemeinsam aufbrechen. Und damit brechen wir dann in die zweite Stunde auf. Hier ist Liebste. Wir müssen gehen, wir müssen gehen. Der Himmel versinkt in unseren Augen. Wir müssen gehen, wir müssen gehen. Hier gibt es nichts mehr, woran wir glauben. Wir müssen gehen, wir müssen gehen. Wir lassen uns nicht länger stören. Wir müssen gehen, wir müssen gehen. Wir können uns alles sein, wir werden uns nie gehören. Oh Liebste, wir haben kein Dach über dem Kopf. Und die Wahrheit liegt heute im Wein. Die Krähen zerreißen den glutroten Mond und die Meute, die hinter uns ist, wirft immer den ersten Stein, wirft immer den ersten Stein. Wir müssen gehen, hinter uns brennen die Bordelle. Wir müssen gehen, wir müssen gehen. Das ist der erste Walzer der Bordkapelle. Wir müssen gehen, wir müssen gehen. Wir lassen uns nicht länger stören. Wir müssen gehen, wir müssen gehen. Unser Schiff heißt Freiheit und wir werden uns nie gehören. Wir haben kein Dach über'm Kopf und die Wahrheit liegt heute im Wein. Die Krähen zerreißen den glutroten Mond und die Meute, die hinter uns her ist, wirft immer den ersten Stein, wirft immer den ersten Stein. Wir haben kein Dach über'm Kopf und die Wahrheit liegt heute im Wein. Die